Abschnitt 24 aus Das rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 24. Kapitel über Schweden. Man war zum Dessert gekommen. Der Champagner funkelte in den Gläsern, welche die Lichtstrahlen von der Krone in Nikolaus Falks Esssaal brachen. Arvid empfing von allen Seiten freundliche Händedrücke mit Komplimenten und Glückwünschen, Warnungen und Ratschlägen. Alle wollten dabei sein und sich eines Teils des Erfolges versichern, denn es war jetzt ein entschiedener Erfolg. Assessor Falk, ich habe die Ehre, sagte der Präsident des Kollegiums für Ausbezahlung der Beamtengelder und nickte ihm über den Tisch zu. Das ist ein Genre, das ich verstehe. Falk nahm das verletzende Kompliment in Ruhe hin. »Warum schreiben Sie so melancholisch?« fragte eine junge Schönheit, die rechts vom Dichter saß. »Man könnte glauben, Sie seien unglücklich verliebt.« »Assessor Falk, darf ich auf Ihr Wohl trinken?« sagte der Chefredakteur des Grauhäubchens von links, indem er seinen langen blonden Bart strich. »Warum schreiben Sie nicht für meine Zeitung?« »Ich glaube nicht, dass die Herren druckten, was ich schreibe,« antwortete Falk. »Ich weiß nicht, was uns abhalten sollte. Die Ansichten...« »Ach, damit ist es nicht so gefährlich. Man vergleicht sich eben. Wir haben keine Ansichten.« »Prost, Falk!« schrie der ganz aufgeregte Lundell über den Tisch. »Prost!« Levi und Borg mussten ihn zurückhalten, dass er nicht aufstand und eine Rede hielt. Es war das erste Mal, dass er in solch einer Gesellschaft war. Und die glänzende Versammlung und die reiche Bewirtung hatten ihn berauscht. Da sich aber alle Gäste in einem höheren Stadium befanden, erregte er glücklicherweise kein unliebsames Aufsehen. Arvid Falk fühlte sich warm werden beim Anblick dieser Menschen, die ihn wieder in ihre Gesellschaft aufgenommen hatten, ohne Erklärungen zu verlangen oder eine Abbitte zu fordern. Er hatte ein Gefühl von Sicherheit, auf diesen alten Stühlen zu sitzen, die Teile seines Kinderheims gewesen waren. Er erkannte mit Wehmut den großen Tischaufsatz wieder, der früher nur einmal im Jahr herausgenommen wurde. Aber die vielen neuen Menschen machten ihn zerstreut. Er ließ sich von ihren freundlichen Mienen nicht täuschen. Sie wünschten ihm allerdings nichts Böses. Aber ihr Wohlwollen war von einer Konjunktur abhängig. Außerdem kam ihm das ganze Fest wie eine Maskerade vor. Was hatte Professor Borg, der Mann mit dem großen wissenschaftlichen Ruf, für gemeinsame Interessen mit seinem ungebildeten Bruder? Sie waren in derselben Aktiengesellschaft. Was machte der hochmütige Kapitän Güllenburst hier? Kam er hierher, um zu essen? Unmöglich, wenn die Menschen auch weit gehen, um zu essen. Und der Präsident und der Admiral, das waren unsichtbare Bande. Starke, unlösbare vielleicht. Die Freude stieg hoch, aber das Lachen war zu gell. Der Witz sprudelte, war aber säuerlich. Falk fühlte sich beklommen und es war ihm, als sehe das Gesicht des Vaters von dem Porträt, das über dem Piano hing, zornig auf die Gesellschaft herab. Nikolaus Falk strahlte vor Zufriedenheit. Er sah und hörte nichts Unangenehmes. Er vermied es aber, so sehr er konnte, den Blicken des Bruders zu begegnen. Sie hatten noch nicht ein Wort gewechselt. Denn Arvid hatte sich nach Levins Anweisung erst eingefunden, als alle Gäste versammelt waren. Das Diner war seinem Ende nahe. Nikolaus hielt eine Rede über die eigene Kraft und den festen Willen, die den Menschen an sein Ziel führen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit und gesellschaftliche Stellung, das alles, sagte der Redner, verleiht einem Selbstgefühl und gibt dem Charakter die Festigkeit, ohne die wir nichts nützen können. Nämlich dem allgemeinen Wohl, das das Höchste ist, wohin wir kommen können. Und dahin, meine Herren, streben wir doch alle, wenn wir der Wahrheit die Ehre geben. Ich trinke auf das Wohl der geehrten Gäste, die heute mein Haus beehrt haben. Und ich hoffe noch oft, diese Ehre genießen zu dürfen. Hierauf antwortete Kapitän Güllenburst, der bereits etwas angetrunken war, in einer längeren, scherzhaften Rede, die man bei anderer Stimmung und in einem anderen Haus skandalös genannt hätte. Er schimpfte auf den Kaufmannsgeist, der um sich gegriffen habe, und er erklärte scherzhaft, er habe doch Selbstgefühl, trotzdem er durchaus nicht wirtschaftlich unabhängig sei. Er habe gerade heute Vormittag ein Geschäft der unangenehmsten Art erledigen müssen. Trotzdem aber besitze er Charakterstärke genug, dieses Diner nicht zu versäumen. Und was seine gesellschaftliche Stellung angehe, so sei die so gut wie die irgendeines anderen. Und der Meinung seien wohl die anderen auch, da er die Ehre habe, an diesem Tisch zu sitzen und der Gast dieser charmanten Wirte zu sein. Als er zu Ende war, atmete die Gesellschaft auf. Man habe ein Gefühl gehabt, als sei eine Gewitterwolke vorübergezogen, bemerkte die Schöne zu Arvid Falk, der dieser Äußerung lebhaft beistimmte. Es war so viel Lüge, so viel Falschheit in der Luft, dass Falk sich fortsehnte. Er sah, wie diese Menschen, die ganz sicher ehrlich und achtenswert waren, gleichsam an einer unsichtbaren Kette gingen, in die sie dann und wann mit erstickter Wut bissen. Ja, Kapitän Güllenbürst behandelte ja den Wirt mit offener, wenn auch scherzhafter Verachtung. Er steckte sich eine Zigarre im Salon an, nahm unpassende Stellungen ein und tat, als sehe er die Damen nicht. Er spuckte auf die Steine vorm Ofen, kritisierte unbarmherzig die Öldrucke an den Wänden und sprach seine Verachtung über Mahagonimöbel aus. Die übrigen Herren beobachteten eine Gleichgültigkeit, die ihrer würdig sein sollte, und schienen Dienst zu tun. Erregt und unzufrieden verließ Arvid Falk unvermerkt die Gesellschaft und ging. Unten auf der Straße stand Olle und wartete. »Ich habe wirklich nicht geglaubt, dass du kommen würdest«, sagte Olle. »Es ist oben so schön erleuchtet.« »So, darum, ich möchte, du wärest dabei gewesen.« »Na, wie macht sich Lundell in feiner Gesellschaft?« »Beneide ihn nicht. Er wird schon bittere Tage genug erleben, wenn er als Porträtmaler seinen Weg machen will.« »Aber lass uns von was anderem sprechen. Ich habe mich wirklich nach diesem Abend gesehnt, wo ich die Arbeiter aus näherer Entfernung sehen werde. Oh, ich glaube, das wird wie frische Luft sein nach diesem Qualm. Es ist mir, als dürfte ich in den Wald gehen, nachdem ich im Krankenhaus krank gelegen. Wird mir diese Illusion auch geraubt werden? Der Arbeiter ist misstrauisch und du musst vorsichtig sein. Ist er edel? Ist er frei von Kleinlichkeit? Oder hat der Druck ihn auch verdorben? Du wirst ja sehen, so vieles ist anders in der Welt, als man sich vorstellt. Ja, das ist es leider. In einer halben Stunde befanden sie sich in dem großen Saal des Arbeitervereins Nordstern, wo bereits viele Arbeiter versammelt waren. Falks schwarzer Frack machte keinen guten Eindruck und er erhielt manchen unfreundlichen Blick aus finstern Gesichtern. Olle stellte Falk einem langen, hageren, hustenden Mann von leidenschaftlichem Aussehen vor. Tischler Eriksen. »So«, sagte der, »ist das auch so ein Herr, der Abgeordneter werden will? Dafür sieht er mir doch zu schmächtig aus.« »Nein, nein«, sagte Olle, »er kommt für die Zeitung.« »Was für eine Zeitung? Es gibt so viele Sorten Zeitungen. Vielleicht ist er hier, um sich über uns lustig zu machen.« »Nein, keineswegs«, sagte Olle, »er ist ein Arbeiterfreund und will alles für euch tun.« »So, so, das ist eine andere Sache.« »Aber ich bin bange vor solchen Herren. Wir hatten einen, der bei uns wohnte. Das heißt, er wohnte im selben Haus in den Weißen Bergen. Er war Vizewirt. Struve hieß die Kanaille.« Ein Hammerschlag fiel, und auf den Stuhl des Vorsitzenden setzte sich ein Mann von mittleren Jahren. Es war der Stellmacher Löfgren, Stadtverordneter und Inhaber der Medaille Litteris et Artibus. Durch die Verwaltung kommunaler Ämter hatte er sich eine große Theaterroutine erworben. Und sein Äußeres hatte ein Gepräge von Ehrwürdigkeit angenommen, das Stürme zum Schweigen bringen und Lärm ersticken konnte. Eine große Richterperücke beschattete ein breites Gesicht, das mit Backenbart und Brille geschmückt war. An seiner Seite saß der Sekretär, in dem Falk einen Dietar vom großen Kollegium erkannte. Der hatte ein Pinceau auf und drückte mit dem Grinsen eines Bauern seine Missbilligung über alles aus, was geäußert wurde. Auf der ersten Bank saßen die vornehmsten Mitglieder, Offiziere, Beamte, Grossisten, die alle loyalen Vorschläge kräftig unterstützten und mit überlegenem parlamentarischem Geschick alle Reformversuche niederstimmten. Das Protokoll wurde vom Sekretär verlesen, angenommen und von der ersten Bank genehmigt. Darauf kam der erste Punkt der Tagesordnung an die Reihe. Der vorbereitende Ausschuss stellt anheim, ob der Arbeiterverein Nordstern nicht seiner Missbilligung Ausdruck geben will, die jeder recht denkende Bürger gegenüber den ungesetzlichen Bewegungen fühlen muss, die unter dem Namen Streik jetzt durch fast ganz Europa gehen. Ist der Verein der Meinung? Ja, ja, schrie die erste Bank. Herr Vorsitzender, rief der Tischler aus den Weißen Bergen. Wer macht da hinten solchen Lärm? Fragte der Vorsitzende und zieht unter der Brille mit einer Miene hervor, als wolle er den Rohrstock holen. Hier macht niemand Lärm. Ums Wort habe ich gebeten, sagte der Tischler. Wer ist ich? Tischlermeister Eriksson. Ist er Meister? Wann ist er das geworden? Ich bin ausgelernter Geselle und habe nie die Mittel besessen, das Bürgerrecht zu erwerben. Ich bin aber so geschickt wie irgendein anderer und ich arbeite selbstständig. Will Tischlergeselle Eriksson sich gütigst setzen und nicht weiter stören? Ist nach Ansicht des Vereins die Frage mit Ja beantwortet? Herr Vorsitzender, um was handelt es sich? Ich bitte ums Wort. Lassen Sie mich sprechen, Herr, brüllte Eriksson. Eriksson hat das Wort, murmelte man im Hintergrund. Geselle Eriksson, buchstabiert er sich mit einem X oder einem Z? Fragte der Vorsitzende, dem der Sekretär soufflierte. Ein lautes Lachen erschallte auf der ersten Bank. »Ich buchstabiere überhaupt nicht, meine Herren, ich diskutiere«, sagte der Tischler mit glühenden Augen. »Ja, das tue ich. Wenn ich das Wort in meiner Macht hätte, würde ich sagen, die Streikenden haben Recht. Denn wenn die Meister und Prinzipale fett werden, weil sie nicht anders tun, als auf Aufforderungen und solchen Scheiß scharwenzeln, so muss es der Arbeiter mit seinem Schweiß bezahlen.« Aber wir wissen schon, warum ihr unsere Arbeit nicht bezahlen wollt, weil wir Stimmrecht zum Reichstag bekommen würden. Und davor ist man bange. Herr Vorsitzender, Rittmeister von Sporn, und das wisst ihr wohl, dass die Einschätzungskommission die Steuer herabsetzt, sobald sie die und die Ziffer erreicht. Wenn ich das Wort in meiner Macht hätte, würde ich viel mehr sagen, aber das nützt so wenig. Rittmeister von Sporn, Herr Vorsitzender, meine Herren, es ist höchst unerwartet, dass es in einer Versammlung wie diese, die sich sonst durch ihr würdiges Auftreten, zuletzt beim königlichen Beilager einen guten Namen gemacht hat, Leuten ohne allen parlamentarischen Takt erlaubt sein soll, einen achtenswerten Verein durch Scham und rücksichtsloses Verachten aller Formen zu kompromittieren. Glauben Sie mir, meine Herren, sowas wäre nicht geschehen in einem Land, in dem man von Jugend auf militärische Zucht, allgemeine Wehrpflicht, sagte Eriksson zu Olle, gelernt hätte, wo man sich daran gewöhnt hätte, sich selbst und andere zu regieren. Ich spreche die gemeinsame Hoffnung aus, dass ein so störender Auftritt sich unter uns nicht wiederholen möge. Ich sage uns, denn ich bin auch Arbeiter, wir sind alle Arbeiter vor dem Ewigen. Und ich sage es als Mitglied dieses Vereins. Der Tag wird ein Tag der Trauer sein, an dem ich die Worte zurücknehmen müsste, die ich in diesen Tagen auf einer anderen Versammlung äußerte. Es war im Nationalverein der Freunde der Wehrpflicht. Die Worte, ich denke hoch vom schwedischen Arbeiter. Bravo, bravo, bravo. Ist der Antrag des vorbereitenden Ausschusses mit Ja beantwortet? Ja, ja. Zweiter Punkt. Auf den Antrag einzelner Mitglieder stellt der vorbereitende Ausschuss dem Verein anheim, zur Konfirmation des Herzogs von Dalsland als ein Zeichen der Dankbarkeit des schwedischen Arbeiters seinem Königshaus gegenüber, besonders aber als ein Ausdruck der Missbilligung jener Arbeiterunruhen, die unter dem Namen Kommune Frankreichs Hauptstadt verheeren, Gelder zu einer Ehrengabe zu sammeln, deren Wert jedoch 3000 Kronen nicht übersteigen darf. Herr Vorsitzender, Dr. Haberfeld, nein, ich war's, Eriksson, ich bitte ums Wort. So, na, Eriksson hat das Wort. Ich möchte nur erklären, dass nicht der Arbeiter die Kommune in Paris gemacht hat, sondern Beamte, Advokaten, Offiziere, just solche Wehrpflichtige und Zeitungsschreiber. Wenn ich das Wort in meiner Macht hätte, würde ich diese Herren bitten, ihren Gefühlen in einem Konfirmationsalbum Ausdruck zu geben. Beantwortet der Verein die Frage mit Ja, Ja, ja! Und darauf begann ein Schreiben des Schreibers und ein Kollationieren und ein Schwatzen, ganz wie im Reichstag. Geht es hier immer so zu? Fragte Falk. Finden Sie es lustig, Herr? Antwortete Eriksson. Das Haar könnte man sich ausraufen. Korruption und Verräterei nenne ich dies. Nur Eigennutz und Erbärmlichkeit. Nicht ein Mann mit einem Herzen, der die Sache weiterführte. Darum wird es auch dahin kommen, wohin es kommen muss. Wohin denn? Wir werden ja sehen, sagte der Tischler und ergriff Olles Hand. Bist du bereit? Fuhr er fort. Steh deinen Mann, denn kritisiert wirst du. Olle nickte schlau. Ornamentbildhauergesell Olle Montanus hat einen Vortrag über Schweden angemeldet, begann der Vorsitzende wieder. Der Stoff ist ja etwas groß, dünkt mich, und etwas allgemein gehalten. Wenn er aber verspricht, es in einer halben Stunde abzumachen, so wollen wir ihn anhören. Was meinen Sie, meine Herren? Ja. Herr Montanus, bitte treten Sie vor. Olle schüttelte sich wie ein Hund, der einen Satz machen will, und durchschritt den großen Haufen, der ihn mit seinen Blicken musterte. Der Vorsitzende eröffnete ein kleines Gespräch mit der ersten Bank und der Sekretär gähnte, ehe er eine Zeitung nahm, um zu zeigen, wie wenig er den Vortrag anzuhören gedenke. Olle aber stieg auf die Estrade, schloss seine großen Augenlider, kaute einige Male, um die Zuhörer glauben zu machen, er beginne, als es wirklich still wurde. So still, dass man hören konnte, was der Vorsitzende dem Rittmeister sagte, fing er an. Über Schweden. Einige Gesichtspunkte. Und nach einer Pause. Meine Herren, es dürfte wohl mehr als eine unbestätigte Annahme sein, dass es die fruchtbarste Idee und das kräftigste Bestreben unserer Tage ist, das kurzsichtige Nationalgefühl aufzuheben, das die Völker trennt und sie als Feinde einander gegenüberstellt. Wir haben die Mittel gesehen, die man dabei anwendet, die Weltausstellungen und deren Wirkungen, die Ehrendiplome. Man sah sich fragend an, was ist das für eine Stichelei, sagte Eriksson. Die kam etwas plötzlich, sonst war es gut. Die schwedische Nation marschiert, wie immer so auch jetzt, an der Spitze der Zivilisation und hat in höherem Grad als irgendeine andere die kosmopolitische Idee fruchtbar gemacht. Und wenn man nach Zahlen urteilen darf, bereits sehr viel erreicht. Dazu haben ungewöhnlich günstige Umstände beigetragen, und die will ich nun kurz betrachten, um nachher zu etwas Leichterem überzugehen, wie Regierungsform, Grundsteuer und dergleichen. Das wird etwas lang werden, sagte Eriksson und stieß Falk in die Seite. Aber er ist lustig. Schweden ist, wie jedermann weiß, ursprünglich eine deutsche Kolonie. Und die Sprache, die sich bis in unsere Tage hinein ziemlich rein erhalten hat, ist Plattdeutsch in 12 Dialekten. Dieser Umstand, nämlich die Schwierigkeit, die die Provinzen hatten, um sich einander mitzuteilen, ist ein mächtiger Faktor gewesen, der der Entwicklung des ungesunden Nationalbegriffes entgegengearbeitet hat. Andere glückliche Umstände haben jedoch einem einseitigen deutschen Einfluss entgegengewirkt, der einmal so weit gegangen war, dass Schweden eine deutsche Provinz wurde, nämlich unter Albrecht von Mecklenburg. Hierher rechne ich zuerst die Eroberung der dänischen Provinzen Schonen, Halland, Blekinge, Bohuslän und Dalsland. Schwedens reichste Provinzen werden von Dänen bewohnt, die noch die Sprache ihres Landes sprechen und sich weigern, die schwedische Herrschaft anzuerkennen. Wohin in Jesu Namen will er? Ist er verrückt? Der Schone zum Beispiel rechnet noch heute Kopenhagen als Hauptstadt und die Schonen bilden im Reichstag die regierungsfeindliche Partei. Ähnlich verhält es sich mit dem dänischen Göteborg, das Stockholm nicht als Reichshauptstadt anerkennt. Dort haben jetzt die Engländer die Leitung übernommen und eine Kolonie angelegt. Diese Nation, die englische, fischt vor der Küste und treibt in der Stadt beinahe allen Großhandel während des Winters. Im Sommer reisen sie heim und genießen den Gewinn in ihren Villen auf dem schottischen Hochland. Ganz prächtige Leute übrigens. Die Engländer halten sich auch eine große Zeitung, in der sie ihre eigenen Handlungen loben, ohne gerade Fremde zu tadeln. Dann müssen wir die häufigen Einwanderungen in Betracht ziehen. Wir haben Finnen in den finnischen Wäldern, aber wir haben sie auch in der Hauptstadt, in der sie infolge der heimatlichen politischen Verhältnisse eingewandert sind. In unseren größeren Eisenwerken sind eine Menge Wallonen, die im 17. Jahrhundert hierher gekommen sind und noch heute ihr gebrochenes Französisch sprechen. Es ist bekanntlich ein Wallone gewesen, der die neue Staatsverfassung in Schweden eingeführt hat. Und die stammt aus Wallonien. Tüchtige Leute und sehr ehrlich. Nein, was in des Himmels Namen ist das? Unter Gustav Adolf kam eine Menge schottisches Gesindel her und vermietete sich als Soldaten. Darum sind sie auch ins Ritterhaus gekommen. An der Ostküste gibt es viele Familien, die Traditionen an eine Einwanderung aus Livland und den anderen slawischen Provinzen pflegen. Darum trifft man hier oft rein tatarische Typen. Ich spreche die Behauptung aus, dass das schwedische Volk auf dem allerbesten Wege war, sich zu entnationalisieren. Schlagen Sie das Wappentuch des schwedischen Adels auf und zählen Sie dort die schwedischen Namen. Wenn Sie 25% überschreiten, so können Sie mir die Nase abschneiden, meine Herren. Schlagen Sie das Adressbuch aufs Geratewohl auf. Ich habe selbst beim Buchstaben G nachgezählt, und von 400 Namen waren 200 ausländisch. Was ist die Ursache? Es sind ihrer viele, aber die vornehmsten sind die ausländischen Dynastien und die Eroberungskriege. Wenn man nachdenkt, wie viel Schund auf dem schwedischen Thron gesessen hat, so wundert man sich, dass die Nation noch heute so königstreu sein kann. Die Bestimmung des Grundgesetzes, dass der schwedische König immer ein Ausländer sein soll, muss notwendig auf unser Ziel hinführen, die Entnationalisierung. Und das hat sie auch getan. Dass das Land durch den Anschluss an fremde Nationen gewinnen wird, ist meine Überzeugung. Denn etwas verlieren, das kann es nicht. Da man nicht verlieren kann, was man nicht hat. Der Nation fehlt ganz einfach die Nationalität. Und das hat Tegner schon 1811 entdeckt und kurzsichtigerweise beklagt. Es war aber zu spät, denn die Rasse war bereits durch die Aushebungen der dummen Eroberungskriege verdorben. Von der einzigen Million Einwohnern, die zur Zeit Gustav Adolfs im Lande waren, wurden 70.000 zeugungsfähige Männer ausgehoben und verbraucht. Wie viele Karl der Zehnte, der Elfte und der Zwölfte verbrauchten, kann ich nicht sagen. Aber man kann sich denken, welche Rasse die zurückgebliebenen zeugen mussten, da sie alle zum Ausschuss gehörten, den die Krone verworfen hatte. Ich kehre zu meiner Äußerung zurück, dass uns die Nationalität fehlt. Kann mir jemand etwas Schwedisches in Schweden sagen? Außer unseren Kiefern, Fichten und Eisengruben, welche letzte für den Markt bald nicht mehr nötig sind. Was sind unsere Volkslieder? Französische, englische und deutsche Romanzen in schlechten Übersetzungen. Was sind die Volkstrachten, deren Verschwinden wir betrauern? Alte Fetzen von den Herrentrachten des Mittelalters. Schon zur Zeit Gustavs des Ersten verlangten die Talleute, man solle die bestrafen, die ausgeschnittene und bunte Kleider trügen. Wahrscheinlich waren die bunten Hofkleider der burgundischen Tracht noch nicht bis zu den Talfrauen hinuntergekommen, und sicher haben sie seitdem viele Modeveränderungen durchgemacht. Nennen Sie mir ein schwedisches Gedicht, Kunstwerk, Musikstück, das so spezifisch schwedisch ist, dass es sich von allem Nicht-Schwedischen unterscheidet. Zeigen Sie mir ein schwedisches Gebäude. Es gibt keins. Und gibt es eins, so ist es entweder schlecht oder es ist nach ausländischem Muster gemacht. Ich glaube nicht, dass ich zu viel sage, wenn ich behaupte, die schwedische Nation ist eine unbegabte, hochmütige, sklavische, neidische und rohe Nation. Und darum geht sie ihrem Untergang entgegen, und zwar mit großen Schritten. Jetzt entstand Lärm im Saal. Vereinzelte Rufe, Karl der Zwölfte, ließen sich jedoch durch das Getöse vernehmen. Meine Herren, Karl der Zwölfte ist tot, lassen wir ihn bis zum nächsten Jubelfest schlafen. Ihm haben wir am meisten für unsere Entnationalisierung zu danken. Und darum bitte ich die Herren, mit mir in ein vierfaches Hurra einzustimmen. Meine Herren, es lebe Karl der Zwölfte! Ich bitte die Versammlung zur Ordnung rufen zu dürfen, schrie der Vorsitzende. Kann man sich wohl eine größere Dummheit bei einer Nation denken, als vom Ausland das Dichten zu lernen? welche Ochsen, die 1600 Jahre hinterm Pflug hergehen können und nicht auf die Idee kommen, Lieder zu machen. Dann aber kam da ein lustiger Bruder vom Hof Karls des XI. Und vernichtete das ganze Entnationalisierungswerk. Früher schrieb man Deutsch, jetzt aber sollte Schwedisch geschrieben werden. Ich bitte die Herren darum, mit mir in den Ruf einzustimmen, nieder mit dem dummen Hund Georg Stjernhalm. Wie hieß er? Edward Stjernström. Der Vorsitzende schlägt mit dem Hammer auf den Tisch. Unruhe, es ist genug, nieder mit dem Verräter, er hänselt uns. Die schwedische Nation kann nur schreien und raufen, das höre ich. Und da ich nicht fortfahren darf, um auf die Regierung und die königlichen Zinsgüter zu kommen, so möchte ich nur sagen, dass solche servilen Lümmel, wie ich sie heute Abend gehört habe, für die Alleinherrschaft reif sind. Und ihr werdet sie bekommen, verlasst euch darauf, ihr werdet die Absolutie bekommen. Ein Stoß von hinten warf dem Redner, der sich am Rednertisch festhielt, die Worte aus dem Hals. Und ein undankbares Geschlecht, das nicht die Wahrheit hören will, jagt ihn hinaus, reißt ihn in Stücke. Olle wurde von der Estrade geworfen. Aber noch im letzten Augenblick schrie er wie ein Wahnsinniger, während er Hiebe und Stöße empfing. Es lebe Karl der XII., nieder mit Georg Stjernhjelm. Olle und Falk befanden sich draußen auf der Straße. Was fiel dir ein? Fragte Falk. Kamst du von Sinnen? Ja, ich glaube, ich tat es. Ich hatte meine Rede fast 6 Wochen lang gelernt. Ich wusste auf den Punkt, was ich sagen wollte. Als ich aber vortrat und alle diese Augen sah, da ging es entzwei. Meine ganze künstliche Beweisführung stürzte wie ein Mauergerüst ein. Ich fühlte den Boden unter meinen Füßen sinken und alle Gedanken kamen durcheinander. War es sehr verrückt? Ja, es war schlimm und die Zeitungen werden über dich herfallen. Das ist ja traurig. Und ich glaubte es so klar zu haben, aber es war doch schön, ihnen einmal eins aufbrennen zu können. Du schadest deiner Sache auf diese Art. Jetzt kannst du nie mehr sprechen. Olle seufzte. Was im Namen des Herrn hattest du mit Karl den XII. Zu tun? Das war das Schlimmste von allem. Frag mich nicht, ich weiß nichts. Liebst du den Arbeiter noch? Fuhr Falk fort. Ich beklage ihn, dass er sich von Glücksjägern irreführen lässt, und ich werde seine Sache niemals im Stich lassen, denn seine Sache ist die große Frage der nächsten Zeit, und eure ganze Politik ist dagegen keinen Pfennig wert. Olle und Falk wanderten die Straßen hinunter und kehrten dann wieder in die Altstadt zurück, wo sie in ein Café eintraten. Es war jetzt zwischen 9 und 10 Uhr und das Café war fast leer. Bloß ein einziger Gast saß in der Nähe des Ladentisches. Er las aus einem Buch dem Mädchen vor, das neben ihm saß und nähte. Es sah sehr nett und gemütlich aus, musste aber einen starken Eindruck auf Falk gemacht haben, denn er machte eine heftige Bewegung und veränderte die Miene. »Selene, du hier!« »Guten Abend, Beda«, sagte Falk mit einer gekünstelten Herzlichkeit, die ihm sehr fremd war, indem er dem jungen Mädchen die Hand reichte. »Nein, sieh da, Bruder Falk«, sagte Selene, »findest du auch hierher? Ich konnte es mir wohl denken, dass etwas los war, da wir uns so selten im roten Zimmer sehen.« Falk und Beda wechselten einen Blick. Das junge Mädchen sah für seine Stellung distinguiert aus. Ein feines, intelligentes Gesicht, das an einem Kummer trug. Eine schlanke Gestalt mit einem selbstherrlichen, aber keuschen Linienspiel. Die Augen waren etwas nach oben gewinkelt, als spähten sie nach einem Unglück vom Himmel. Sonst aber konnten sie alle Spiele spielen, auf die die Laune des Augenblicks verfallen konnte. »Wie ernst du bist«, sagte sie zu Falk und sah auf ihr Nähzeug nieder. »Ich bin in einer ernsten Versammlung gewesen«, sagte Falk und errötete wie ein Mädchen. »Was lest ihr da?« »Ich habe die Zueignung zum Faust vorgelesen«, sagte Selene und streckte seine Hand aus, um mit Bedas Nähzeug zu spielen. Eine dunkle Wolke zog über Falks Gesicht. Das Gespräch wurde gezwungen und unerträglich. Olle war in Betrachtungen versunken, die sich um Selbstmord zu drehen schienen. Falk bat um eine Zeitung und erhielt den Unbestechlichen. Dabei fiel ihm ein, dass er nachzusehen vergessen, was der über seine Gedichte geschrieben hatte. Er riss das Blatt auf und warf die Augen auf die dritte Seite. Da fand er, was er suchte. Es waren keine Artigkeiten, aber auch nicht Grobheiten, denn der Artikel war aus wirklichem und tiefem Interesse geschrieben. Der Rezensent fand Falks Poesie nicht schlechter oder besser als die von anderen, aber ebenso egoistisch und bedeutungslos. Sie handelt nur von den Privatangelegenheiten des Verfassers, von unerlaubten Verbindungen, erdichteten oder wirklichen. Sie kokettiere mit kleinen Sünden, traure aber nicht über die großen. Sie sei nicht eine Spur besser als die englische Toilettenpoesie. Und der Verfasser hätte seinen Stahlstich vor den Titel setzen sollen, dann wäre der Text illustriert gewesen. Und anderes mehr. Diese einfachen Wahrheiten machten einen tiefen Eindruck auf Falk, der nur die von Struve geschriebene Reklame des Grauhäubchens und die vom persönlichen Wohlwollen diktierte Rezension des Rotkäppchens gelesen hatte. Er nahm kurz Abschied und ging. »Willst du schon gehen?« fragte Beda. »Ja, treffen wir uns morgen.« »Ja, wie gewöhnlich. Gute Nacht.« Selene und Olle folgten ihm. »Das ist ein rares Kind«, sagte Selene, als sie eine Weile still dahingegangen waren. »Ich bitte dich, etwas zurückhaltender über sie zu sprechen.« »Du bist in sie verliebt, sehe ich.« »Ja, das bin ich, und ich hoffe, du verzeihst es mir.« »Bitte, ich will dir nicht in den Weg kommen.« »Und ich bitte dich, nichts Schlechtes von ihr zu glauben.« »Nein, das tue ich auch nicht. Sie ist beim Theater gewesen.« »Wie weißt du das? Davon hat sie mir nichts erzählt.« »Nein, aber mir, man soll diesen Teufelchen nie trauen.« »Na, dabei ist ja nichts Böses. Ich denke, sie, sobald ich kann, aus ihrer Stellung herauszunehmen. Unser Verkehr beschränkt sich darauf, dass wir morgens um 8 Uhr nach dem Hager Park gehen und Wasser aus der Quelle trinken.« »Wie unschuldig. Geht er niemals abends aus und soupiert?« »Es ist mir nie eingefallen, ihr so einen unpassenden Vorschlag zu machen, den sie mit Verachtung abgelehnt hätte.« »Du lachst, lach nur. Ich glaube noch an ein Weib, das liebt. Sie mag einer Klasse angehören, welcher sie will. Ja, sie mag eine Vergangenheit gehabt haben, welche sie will. Sie hat mir gesagt, ihr Weg sei nicht rein gewesen. Aber ich habe versprochen, sie nie nach ihrer Vergangenheit zu fragen.« »Es ist also ernst?« »Ja, es ist ernst. Das ist etwas anders. Gute Nacht, Falk.« »Du kommst wohl mit mir, Olle?« »Gute Nacht.« »Armer Falk«, sagte Selene zu Olle, »jetzt muss er auch seine Spießruten laufen.« »Aber das muss sein, das ist wie Zahnwechsel. Man wird nicht eher ein Mann, bis man seine Geschichte gehabt hat.« »Wie ist das Mädchen denn?«, fragte Olle aus reiner Höflichkeit. Denn seine Gedanken waren weit fort. »Sie ist ja in ihrer Art ganz gut. Aber Falk nimmt die Sache ernst. Das tut sie scheinbar auch, solange sie glaubt, ihn gewinnen zu können. Zieht sich aber hin, so wird sie müde. Und es ist nicht sicher, dass sie während der Zeit nicht doch anderswo sich zu zerstreuen sucht.« »Nein, ihr versteht solche Sachen nicht. Man muss nicht hudeln, sondern sofort zupacken. Sonst kommt einem wer anders in den Weg.« »Bist du schon verliebt gewesen, Olle?« »Ich hatte ein Kind mit unserer Magd daheim auf dem Lande, und darum hat mich Vater aus dem Hause gejagt. Seitdem habe ich nicht mehr nach ihnen spucken wollen.« »Das war ja nicht verwickelt. Aber betrogen werden, wie man es nennt, das spürt man, das kannst du mir glauben. Oh, oh, oh, man muss Nerven haben wie Geigensaiten, wenn man das Spiel spielen will.« »Wir werden sehen, wie Falk diesen Kampf durchmacht. Manche nehmen sowas sehr tief, und das ist dumm.« »Die Tür ist auf. Tritt näher, Olle. Ich hoffe, die Betten sind gemacht, damit du gut liegst. Aber du musst meine alte Aufwärterin entschuldigen, dass sie keine Polster schütteln kann. Ihre Finger sind etwas schwach, siehst du, und das Kissen wird vielleicht etwas knotig und hart sein.« Sie waren die Treppen hinaufgeklettert und traten ins Atelier. »Es ist, als habe die Aufwärterin hier gelüftet, oder vielleicht hat sie gescheuert. Ich finde, es riecht so feucht.« »Du machst dich über dich lustig. Es kann ja niemand scheuern, da kein Fußboden mehr da ist.« »Ist kein Fußboden mehr da? Das ist was anderes. Wo ist der denn geblieben? Vielleicht ist der verbrannt? Auch gut. Wir müssen uns eben auf unsere Mutter Erde oder Schutt legen, was es nun ist. und sie legten sich in den Kleidern auf die Bodenfüllung, nachdem sie mit Stücken Malerleinwand und alten Zeichnungen sich ein Bett gemacht und Mappen unter den Kopf gelegt hatten. Olle schlug Feuer, holte ein Stearinlicht aus der Hosentasche und stellte es neben sich auf die Erde. Ein schwacher Schein irrte in dem großen, leeren Atelier umher und schien heftigen Widerstand zu leisten gegen die großen Massen von Dunkel, die sich zu den kolossalen Fenstern hineinstürzen wollten. »Es ist kalt heute Abend«, sagte Olle und holte ein fettiges Buch hervor. »Kalt? Nein, es sind nur 20 Grad draußen. Und dann sind es mindestens 30 Grad hier drinnen, da wir so hoch wohnen.« »Was mag die Uhr sein?« »Ich glaube, Johannes hat eben eins geschlagen.« »Johannes, die haben keine Uhr. Die sind so arm, dass sie sie versetzt haben.« Es entstand eine lange Pause, die zuerst von Selene unterbrochen wurde. »Was liest du, Olle?« »Das ist einerlei.« »Das ist einerlei? Musst du nicht höflich sein, wenn du zu Besuch bist?« »Es ist ein altes Kochbuch, das ich von Überg geliehen habe.« »Nein, Teufel, ist es das? Oh, das wollen wir lesen. Ich habe heute nicht mehr als eine Tasse Kaffee und 3 Glas Wasser verzehrt.« »Was willst du haben?« sagte Olle und blätterte im Buch. »Willst du ein Fischgericht haben? Weißt du, was Mayonnaise ist?« »Mayonnaise? Nein, lies, es klingt gut. Dann hör.« 139. Mayonnaise. Butter, Mehl und etwas englischer Senf werden zusammengekocht und mit guter Bouillon aufgequirlt. Wenn sie kocht, werden einige Eidotter hineingequirlt. Dann muss man sie kalt werden lassen. Nein, Putztausend, davon wird man nicht satt. Oh, es ist noch nicht aus. Feines Speiseöl, Weinessig, etwas Sahne und weißer Pfeffer. Ja, ich sehe jetzt, es taugt nichts. Willst du etwas Festeres haben? Schlag Kohlrouladen auf, das ist das Beste, das ich kenne. Nein, ich kann nicht mehr laut lesen. Ach, lies doch. Nein, lass mich jetzt in Frieden. Es wurde wieder still. Darauf erlosch das Licht und es wurde ganz dunkel. Gute Nacht, Olle, hüll dich ein, damit du nicht frierst. Worin soll ich mich einhüllen? Ja, ich weiß nicht. Findest du dieses Leben nicht lustig? Ich frage mich, warum man sich nicht das Leben nimmt, wenn es so kalt ist. Das soll man nicht. Ich finde, es ist interessant zu sehen, was schließlich daraus wird. Hast du Eltern, Selene? Nein, ich bin unehelich. Hast du? Ja, aber das kommt auf eins heraus. Du musst dankbar gegen die Vorsehung sein, Olle. Man muss immer dankbar gegen die Vorsehung sein. Obgleich ich gerade nicht weiß, was es für einen Zweck hat. Es soll wohl so sein. Es wurde wieder still. Dann war es Olle, der störte. Schläfst du? Nein, ich liege hier und denke an Gustav Adolfs Statue. Willst du mir glauben, dass... Frierst du nicht? Frieren, hier ist es ja so warm. Mein rechter Fuß ist ganz fort. Zieh den Farbenkasten über dich und steck dir die Pinsel in die Seiten, dann wird es besser. Glaubst du, es geht wem so schlecht wie uns? Schlecht? Haben wir es schlecht, wo wir ein Dach überm Kopf haben? Es gibt Professoren an der Akademie mit 3 Master und Degen, die haben es viel schlimmer gehabt. Professor Lundström hat einen halben April im Hopfengartentheater geschlafen. Das war stilvoll. Er hatte die ganze linke Proszeniumsloge für eigene Rechnung und er behauptet, nach 1 Uhr sei kein Parkettplatz mehr frei gewesen. Immer gutes Haus im Winter, aber schlechtes im Sommer. Gute Nacht, jetzt schlafe ich ein. Und Selene schnarchte. Olle aber stand auf und ging im Zimmer auf und ab, bis es im Osten hell wurde. Da erbarmte sich der Tag über ihn und schenkte ihm die Ruhe, die ihm die Nacht nicht gegönnt hatte. Ende von Abschnitt 24.